bisschen lauter sprechen. Und da sind wir schon wieder. Ein bisschen leiser. Und da sind wir schon wieder. Lernt man das eigentlich auch im Sprechtraining, so seine Lautstärke perfekt zu kontrollieren, dass man das dann genau abstimmen kann? Ja, wenn man also so... Also könntest du genaue Dezibelgrenzen treffen? Ja, also ich, wenn du mir sagst, ich muss genau jetzt -2 Dezibel treffen, könnte ich das schaffen. Das heißt, Stefan Titze aus Bernbach wettet, dass er es schafft, vorgegebene, von Lionel Richie vorgegebene Dezibelzahlen perfekt zu treffen. Sehe ich das richtig? Ja, richtig. Gut, wir gehen mal ganz kurz zurück an die Couch. Was sagt Lionel Richie? 4 zeigt er mit den Fingern. Okay. 4 Dezibel. Okay, dann ab jetzt. 4 ist laut, oder? Bitte einmal einen Song von Lionel Richie als kleinen, nicht wahr? da lacht er. Da muss er auch selber ein bisschen lachen. Einfach mal einen Song von Lionel Richie mit genau 4 Dezibel. Top. Die Wette gilt. 4 ist sehr laut, ne? Ganz kurz eine Nachfrage. Da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, okay, Herr Titze. Sie haben alles die Wette eingereicht. Vielleicht kann das Publikum mir kurz mal Daumen hoch runter zeigen. Okay. Say you, say me. Ich glaube, das waren... Waren das? Ich schau mal nach. Das waren 13 Dezibel. Okay. Schade. Naja, schön, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank trotzdem. Und genau, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Act, Musik-Act. Das heißt, Sie können schon mal wegschalten. Das wäre doch mal ein Gag, oder? Wenn jemand mal so einen Gag machen würde, dann wetten das. Ja. Das wäre doch mal was. Da würde ich sagen, hallo, ist das eine gute Show, Mensch. Und unser nächster Kandidat, Florentin Will, er wettet, dass er 10 Geräusche anhand, 10 Gegenstände anhand des Geräusches erkennen kann. Gegenstand 1. Ich dachte, ich komme auf die Couch. Nee. Weil ich war ja schon im Fernsehen und ich dachte eigentlich, dass ich als für die Couch eingeladen Achtung, war. Achtung, Gegenstand 1. Wie, ich soll jetzt was, eine Wette machen? Eine Schere. Nein. Ein Kugelschreiber. Ja. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Ja. Was? Du hast die Wette gewonnen. Kann ich mich trotzdem noch auf die Couch sitzen? Nee, du hast mit Lionel Richie, darfst du jetzt ins Phantasialand. Wow, geil. Das war der Preis. Dankeschön. Ich finde es auch immer komisch, dass die Kinderwetten, die wurden immer so gut prämiert und dann wurde irgendwie mal genau auf das jeweilige Kind wurde dann ein Preis geschnitzt. Und auf die ganzen anderen Erwachsenen, die haben dann vielleicht entweder gar nichts bekommen oder halt so ein Auto und ein bisschen Geld. So, aber auch erst, wenn was gewählt wurde. Wobei die Kinderwetten ja meist die wesentlich unspannenderen waren. Ich kannte tatsächlich mal jemanden, der eine Kinderwette gewonnen hat. Echt? Aber ich finde, daran ist letztlich auch das kaputt gegangen, glaube ich. Aber wen kanntest du denn? Was hat er gemacht? Der war in meinem Schachclub, tatsächlich. Alter. Das ist auch ein guter Satz, ein guter erster Satz fürs Date, fürs erste Date. Ja, vor allem, ich kenne da jemanden, der war in meinem Schachclub. Und tschüss, ich bin sorry. Ja, ich hätte noch zu Hause was auf dem Herd. Entschuldigung. Ja, die Frau ist schon total gehypt. Was, du kennst jemanden, der meine Kinderwette gewonnen hat? Geil, ja, hat die Hose schon halb offen. Und dann Schachclub, nein. Blöd. Also die Frau ärgert sich ja auch selber, dass man nicht in die richtige Richtung gehen kann. Nee, und der hat gewettet, dass er es schaffen kann. Und ich erinnere mich noch, das habe ich schon mal erklärt, das kommt mir sehr bekannt vor, aber vielleicht habe ich es auch einfach erlebt. Ich tue jetzt mittlerweile auch so, als ob ich die Geschichte noch nie gehört habe. Ja, was aber tatsächlich mich in meiner Psychose noch viel weiter vertieft, dass ich Dinge immer das Gefühl habe, Dinge schon mal gesagt zu haben. Ja. Ich hatte tatsächlich, wir hatten kurz vor der Sendung geredet, ob wir nochmal den ersten Menschen machen sollen. Und ich glaube, ich habe 3 Dinge geschrieben, die wir alle schon mal gebracht haben, die Gags. Deswegen habe ich diese Rubrik für tot erklärt. Nebenbei, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber auf jeden Fall hat er gewettet, dass er es schaffen kann. Wie so ein Baum bist du gerade, der in so ganz viele Richtungen abzweigt, aber dann doch noch den Weg findet, den er eigentlich gehen will. Sehr gut, in die Sommerreferenz. Sonne, in die Richtung Sonne, in Richtung Sommer, unser heutiges Thema. Dankeschön. Und zwar hat er gewettet, dass er es schaffen kann, von einem gewissen also ein leeres Schachbrett. Und Stefan Raab gibt eine Position vor, also sagen wir jetzt mal B8, klassische Position. Ich, Stefan Raab jetzt? Stefan Raab, das ist die Figur, die man immer nur eine Figur ziehen kann. Oder halt dann alle 7 Züge darf man die einmal führen. Die ist mittlerweile auch verboten worden, die wurde rausgepatcht, die war zu gut tatsächlich. Und auf jeden Fall hat Stefan Raab eine Position vorgegeben und auf diese Position wurde der Springer gesetzt, ja, der mit der Bild-Zeitung. Und ab dann musste der Typ den Springer immer führen, so, dass er alle Felder auf dem Schachbrett einmal passiert hat, aber auch nur einmal. Ach, okay, da gibt es halt nur einen Weg, dann wahrscheinlich, der geht. Es gibt nur einen Weg und die letzte Position hätte ihn tatsächlich auch wieder auf die erste gebracht. Das heißt, er merkt sich einfach eine Kette von Positionen und es ist völlig egal, auf welchen Platz man gesetzt hat. Der rattert die einfach dann einmal so im Kreis runter. Und den habe ich mal gesehen in meinem Schachclub und dachte mir, Krasser Typ. Aber interessant. Also ich finde, man kann an den Leuten, die man im Freundeskreis hat, die mal bei Wetten, dass teilgenommen haben oder teilnehmen wollten, erkennt man ganz gut so die Peer Group, in der man war. Weil ich kenne jemanden, der hat sich da beworben, wurde aber, glaube ich, nie genommen oder war in einer engeren Auswahl, der konnte Fußballschuhe erkennen. Also der irgendwie aus 100 Fußballschuhen konnte er am Geräusch der, wie sie atmen. Manche Schuhe atmen ja. Nein, er konnte die, glaube ich, einfach Er hatte nicht eine etwas zu breite Fantasie. Der konnte anhand des Etikettes erkennen, was es für ein Schuh ist. Aber der Trick war eigentlich, dass sein Fantasiefreund hatte ja die Augen offen und konnte ihm sagen, welche Schuhe es waren. Von daher, er konnte es. War die Wette sehr einfach. Er konnte es anhand der Schilder, die davor standen, erkennen, was es für ein Schuh war. Ja, das war die Idee. Verstehe. Aber man sieht da natürlich wesentlich cooler die Idee. Auf eine Art. Gesundheit! Ich habe gehustet. Ich wollte ganz kurz sagen, Garage Band, keine Ahnung, wie man es ausspricht, die hatten jedenfalls, waren kurz davor, Podcast-UFO zu verhindern heute. Ich weiß nicht, ob es auch so gegangen ist, aber ich habe es geöffnet eben. Und dann kam erstmal diese These, vielen Dank, dass sie die neue Version runtergeladen haben. Genau, gewagte These erstmal so. Habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht. Und dann stand da, ja, wir laden jetzt erstmal alle Sounds runter. Und ja, das kann bis zu einer Stunde dauern. Das stand da so. Da dachte ich mir, ja, dann findet das Podcast-Ufall auch nicht statt. Das ist mir dann auch egal. Aber das ist einfach zu lang. So lange will ich auch nicht darauf warten. Aber da ging es relativ schnell. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein geiles Gefühl, wenn da steht, bei einer durchschnittlichen Breitbandverbindung kann das bis zu einer Stunde dauern, verbleibend 3 Minuten. Und du denkst dir, Alter, oder? Ja. Meine fucking Breitbandverbindung, boom, nicht Durchschnitt. Das ist ja auch, das glaube ich auch so ein Apple-Ding. Die wollen einfach so ein gutes Gefühl einem geben mit allem. Die untertreiben erstmal generell immer, ja, es kann Tage dauern und dann dauert es halt eine Minute und du denkst dir so, hey, it's me. Das ist tatsächlich gut. Da kommen wir auch nochmal auf die Deutsche Bahn zurück, vielleicht, wenn wir später nochmal die Kurve schlagen. Oh ja, da waren wir auch noch nie, glaube ich, oder? Aber auch mit so vorauseilendem Gehorsam. Ich habe auch so eine Spam-Mail bekommen von so einer Charity-Organisation. Oh, irgendwie Kinderkrebshilfe oder irgendwie so, Hilfe, mir fehlen beide Beine, ich bin ein Kind, Organisation, so eine Geschichte. Und dann wurde diese Spam-Mail beendet. So ein ganz trauriger Smiley als Logo. ja, so ein Smiley, dem beide Beine fehlen, so ein bisschen, aber ja, der an dem Tisch sitzt vielleicht. Auf jeden Fall wurde diese Mail beendet mit den Worten, wir hoffen, dass Sie uns auch in Zukunft weiter unterstützen. Und ich auch dachte so, nee, eigentlich finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt, dass sie jetzt von weiter unterstützen. Ich habe diese Spam-Mail gelesen, das war die vollständige Unterstützung und ich werde sie auch löschen wahrscheinlich. Tut mir leid. Naja. Tut mir leid. Naja, aber guck mal, also ich ist da vielleicht eine Taktik dahinter? Also wenn man einmal schon mal gespendet hat oder zumindest denkt, dass man es dann eher nochmal macht und dass sie deswegen an das Innerste des Menschen appellieren. Ich glaube, ich würde es fast anders machen, dass wenn ich sage, ich habe ja schon mal für euch gespendet, euch gibt's immer noch, aka, ja, ihr habt es nicht geschafft, euren Charity-Effekt zu erfüllen. Das muss ich auch sagen, die Existenz einer Charity-Organisation zeigt, dass sie nicht erfolgreich ist. Nein. Doch, wenn du den Welthunger beenden willst und du arbeitest bei der Welthungerhilfe und dann sagst du, ja, Kinder, eigentlich hätte ich gerne in 2 Jahren keinen Job mehr. Ja, Entschuldigung, weil irgendwann muss das auch gemacht werden. Es gibt im Weltall mehrere Welten und du weißt nicht, wie viele Welten die schon gerettet haben. Mit N24 heißt jetzt die Welt. Ja, dankeschön. Kleiner medienjournalistischer Einwurf, kann ja auch mal sein tatsächlich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich bei Charity-Organisationen ein echtes Problem, dass die Leute sich denken, hey, wenn wir jetzt wirklich alle Probleme lösen, haben wir keinen Job mehr. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein echtes Problem ist. Meinst du das? Weil glaubst du, dass die am Meetingstisch sitzen und denken so, wir können die Welt jetzt nicht komplett heil machen, sonst gibt es uns nicht mehr. Ich glaube, Menschen arbeiten relativ ungern an ihrer eigenen Abschaffung. Generell ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ist es nicht so, als wären würden Musiker keine Musik mehr machen, damit die Nachfrage von Musik noch da ist? Ist es etwa das Gleiche? Ist es nicht vergleichbar? Dass sie einfach nicht arbeiten, bis die Leute so dringend Musik wollen, dass sie mehr dafür zahlen, meinst du? Ja, genau. Also, aber man kriegt das wahrscheinlich nicht koordiniert. Es gibt dann immer irgendwie Taylor Swift oder so, die sagen, so lange nicht arbeiten, bis der Welt halt scheiße geht und man Charity-Aktionen braucht. Und das finde ich ganz gut eigentlich, dass es so einen Tag in der Woche keinen Käse gibt, aber am nächsten Tag ist der Käse doppelt so teuer. Vielleicht. Ich glaube, da würden die richtig viel Geld verdienen. Oder noch einen Tag warten, bis er wieder billiger ist. Man weiß es nicht. Ja, kann. Da trennt sich dann die Spreu vom Erdamer. Hallo, die Gag-Kanone wurde gefeuert nach 10 Minuten. Der erste echte Gag von Stefan Teitzler. Nicht schlecht, die Herren. Nicht Teitzler. Schlecht. Korrekt. Habe ich tatsächlich. Aber ganz kurz, um nochmal auf die Deutsche Bahn Feelgood ich nenne sie ja Feel-Good-Bahn, zurückzuführen. Und zwar, also ich hatte gestern wieder einen absoluten Katastrophentag mit der Deutschen Bahn und ich will nicht in diesen Rhythmus des, die Deutsche Bahn. Das war aber sehr lustig. Nein, das war sehr lustig. Es war tatsächlich sehr lustig. Ich könnte an diesem Tag... Erzählst du mal, wie du es aus deiner Perspektive erlebt hast. Ich könnte diesen Tag von Florentin Will aus einer objektiven Vogelperspektive miterleben, was ganz schön war. Also wie man halt so montags sitzt man dann zusammen in einem großen Meeting und dann wird um 10 Uhr auch Florentin erwartet, weil er ist nicht jede Woche da, er ist auch nicht jeden Tag da, er ist nur montags da manchmal. Und gestern war eben so ein Tag, ein berüchtigter Florentin-Will-Tag, wie ich ihn dann immer nenne, und dick ankreuze in meinem Kalender. Und dann hieß es, um 10 Uhr ist er da. Dann kam schon so um kurz vor 10 die Meldung. Du musst ganz kurz sagen, also das Meeting fand in Köln statt und ich wohne ja in Berlin, das heißt, ich musste noch vor 10 eine 4,5-stündige Zugfahrt nach Köln abliefern. Also du bist irgendwann so irgendwie um 2 Uhr nachts losgefahren, aufgestanden, irgendwie so um den Dreh, kann man sich vorstellen. Und dann kam schon um kurz vor 10, also Florentin sitzt schon seit 12 Stunden gefühlt im Zug, kommt dann so eine Meldung, ja ganz kurz, ich werde mich womöglich massiv verspäten. Schon ein Lacher am Morgen. Dachte ich mir, okay, ist nicht schlimm, ich bin auch zu spät, passt schon. Dann um 11 Uhr, wo man hätte sagen können, alle warten schon so lange auf Florentin, da kam dann die Meldung, ja, ich bin jetzt hier gerade irgendwo, weiß ich gar nicht wo, weil es hier keine Schilder gibt und mein ICE ist leer. Also irgendwie dachte ich mir, gut, du bist halt so eine tragische Persönlichkeit, womit ich mir so eigentlich einfach falsch abgebogen und irgendwie falsch umgestiegen und bist einfach in einen leeren ICE, der irgendwie an so einem Abstellgleis gereinigt wird oder so. Oh Gott, durch komische Umstände bist du da hingeraten. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja gut, Florentin braucht eigentlich gar nicht mehr kommen. Und dann durfte ich die lustige SMS schreiben, dass du gar nicht mehr kommen musstest. Mit dem Wissen, dass du schon 12 Stunden unterwegs bist und wieder den gleichen Weg zurück kannst, ohne den ganzen Tag irgendwas erreicht zu haben. Ja, was ich mir auch gedacht habe, ist das eigentlich dann cool, noch jemand zu sagen, so, nee, du musst gar nicht mehr kommen, heißt, okay, ich stelle jetzt mit dieser Nachricht fest, dass du den gesamten Tag durch Deutschland gefahren bist, ohne Sinn. Ja, also, vor allem auch, wenn man dir sagt, wirklich, du musst nicht mehr, so du musst nicht mehr kommen. Sinnlosigkeitserklärung. Also, man kann natürlich sagen, du musst nicht mehr kommen, ist nett gemeint, wir wollen dir Arbeit ersparen. Es kann aber auch heißen wie, ja, uns ist gerade um 11 Uhr aufgefallen, dass wir auch eine Stunde lang gut ohne dich da gekommen sind. Ja, vor allem, wir machen dadurch deinen gesamten Tag sinnlos. Ja, genau. Weißt richtig. Du, wenn du halt kommen würdest und dann wenigstens 10 Minuten mit uns reden würdest und dann wieder fährst und sagst, okay, gut, ja. Aber war der ganze Tag für dich sinnlos oder hast du irgendwas geschafft? Also es war so tatsächlich. Der Zug, also ich fange mal ganz vorne an. Ich bin ja ein humoristischer Typ, ja, deswegen überlege ich mir immer, was ist der erste Gag, den ich an einem Tag höre. Ich wache auf und denke mir, okay, Welt, zeig mir, was du drauf hast. Zeig mir, was du zu bieten hast. Was kommt heute? Und ich aktiv überlege ich, was wird wohl der erste Witz sein? Meistens ist es irgendwas, wenn ich frühstücke und auf Twitter oder so rumlese oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber an dem Tag, an dem ich immer so früh aufstehe, mache ich das nicht, weil ich sofort los muss. Deswegen dachte ich mir, was könnte der erste Gag sein, der heute noch passiert? Der ist ja auch so ein bisschen sinnstiftend für den Rest des Tages. Er ist ja so die Ouvertüre. Ja? Er setzt die Stimmung an, was noch kommen kann. Man fühlt sich auch anders, je nachdem, wie viele und welche guten Gags man hört so am Tag. Und dann komme ich also an am Bahnsteig und sehe schon, oh, 10 Minuten Verspätung, uiuiui, okay, die Gag-Kanone wird langsam geladen, der Revolver wird aufgemacht, die erste Patrone geht rein. Okay, 20 Minuten Verspätung, nochmal, man kramt in seinem Munitionsgürtel, die Leute um mich rum, man guckt schon sich so ein bisschen an, hat jemand was auf der Zunge, die zweite Kugel wird geladen, noch passiert nichts. Dann 30 Minuten Verspätung, man schaut sich ein bisschen beschämt an, irgendwann muss die Bombe platzen und plötzlich hört man von Gleis D-Abschnitt jemanden ironisch applaudierend. Und das sollte er gewesen sein. Der erste Gag des Tages, des Montags. Ironischer Applaus auf dem Bahnsteig in Berlin. Ich dachte mir schon, wow, wenn das der erste Gag des Tages ist, dann wird's hart. Aber ich hab die Person wirklich gefeiert, wo man sagen muss, er hat es tatsächlich der Gruppe ermöglicht, das nochmal in ironischen Spektrum zu schauen. Er hat der ganzen Gruppe geholfen und da sagt man immer, ja, Comedians braucht kein Mensch, werd Arzt, werd Anwalt, das brauchen die Leute. Nee, Comedian ist es, der tatsächlich um 4 Uhr morgens es schafft, auf dem Bahnsteig der ganzen Gruppe ein gutes Gefühl zu geben. Auf jeden Fall, nochmal zurück. Ja, gutes Gefühl, aber ironisches Klatschen ist ja jetzt nicht irgendwie... Also es war ein Lacher, es war ein Schmunzler. Hat der ganze Bahnsteig von A bis Z, keine Ahnung, wie weit es geht, aber haben die alle gelacht, haben die alle da gelegen, am Boden gelegen, auf dem Gleis gelegen. Genau, sind vom Bahnsteig gefallen. Das wäre echt saulustig, wenn man wirklich irgendwas macht und alle lachen, schallen. Da man, also, das ist wirklich eine interessante Humorfrage, ob es einen Gag gäbe, der es schafft, eine so bunt gemischte Gruppe, da waren Studenten, Kinder, Erwachsene, alte Leute, alle möglichen Leute, ob es wirklich einen Gag geben könnte, der alle Menschen zum Lachen bringt. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja diesen Monty Python Gag Sketch, in dem es den besten Witz der Welt gibt, wo alle Leute von sterben, weil die so lachen müssen. Ja. Das ist ja in etwa das Gleiche. Und das ist auch eine gute Frage. Wie nennt man da die Wissenschaft vom Lachen? Geleontologie oder so? Luke Mockridge. Müssen wir mal einen Geleontologen fragen. Einen berühmten. Aber ist generell mal ein guter Gast, glaube ich, für uns. Ein berühmter Lachwissenschaftler, Humorwissenschaftler. Auf jeden Fall. Können wir mal einladen im Podcast, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, muss ich mir aufschreiben. Gäste, Humorwissenschaftler. Warum machen wir das denn nicht mal? Leider reißt die Internetverbindung gerade etwas ab. Wir laden den einfach jetzt ein. Vielleicht hören wir auch jetzt gleich von Stefan Titze ironisches Klatschen über seine Breitbandverbindung. Mal gucken, ob er diesen Gag verwandelt oder nicht. Ey Leute, wenn das der erste Gag eures Tages ist, dann wird das ein beschissener Tag, ne? Also müsst ihr euch schon klar sein. Ihr müsst jetzt schon da ein bisschen was vorweg geliefert haben. Ja, okay, dann hau rein mit deinem Geleontologen. Geleontologie heißt es nämlich. Und der heißt, also ich habe, ohne Scheiß, ich habe von Wikipedia Geleontologie, die quasi die Wissenschaft der Auswirkungen des Lachens und dem psychischen Aspekten des Lachens, habe ich aufgerufen. Und der erste Experte, der genannt wurde, heißt wie? Michael Tietze. Nein! Er heißt genau wie ich. Das kann nicht und wird sein. Auch genauso geschrieben. Vorläufige Forschungsergebnisse. Alter, wie gut ist das Vorläufige denn? Forschungsergebnisse. Therapeutischer Humor und Alter, schau dir mal die Website an. Das ist total gut. Michael-Tietze.de. Echt jetzt? Warte, das Lustige ist, ich habe einen zweiten Namen. Und wie heißt ich im zweiten Namen? Richtig. Franz. Ich heiße Michael im zweiten Namen. Alter, jetzt wird's aber echt gruselig. Humorkongress 2015. Wann ist der? In Basel. Am 26. September. Da fahren wir aber hin. Wie wir da sind, natürlich sind wir da. Wir fahren nach Basel zum zweiten Humorkongress. Ja, gern. Fucking, ohne Witz, ey, wir müssen uns da irgendwie so einen Stand holen. Und ey, wir machen ein Hörertreffen. Die ganzen Podcast-UFO-Hörer sollen nach Basel. Fucking 2015. Zu Dr. Michael Tietze. Ich bin vielleicht verwandt mit dem. Wie gut ist das denn? Ich bin vielleicht verwandt mit ihm. Wie cool war das denn? Humorkongress.ch. Aber wie cool war das denn, wenn die Tietze so ein Clan ist, irgendwie, der sich seit Jahren mit Humor und Lachen beschäftigt. Irgendwie so im Untergrund spinnen die Fäden in der Humorindustrie. Oh, ist das gut. Die Humorkongress Basel hat auch eine Facebook-Seite. Du musst dir das mal anschauen. Das sind nur alte Leute. Das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Um Gottes Willen ist das unglaublich. Ein wunderbar heiteres Wochenende, das ich letztes Jahr in Basel verbracht habe. Mit einer Prise Humor wird das Leben einfach leichter. Ja, mehr als eine Prise Humor kann man sich schon versprechen, als beim Humorkongress, oder nicht? Ich glaube, der Humorkongress ist entweder die lustigste Veranstaltung der Welt oder die uncoolste Veranstaltung der Welt. Ich will einen ganzen Beutel Humor, wenn ich auf den Humorkongress gehe. Nee, aber Humor, Kraftquelle des Lebens, ist auch... Das ist ja großartig. Kraftquelle des Lebens ist der Titel für den diesjährigen Humorkongress. Ja, geil. Ist unglaublich. Ich habe die Seite sofort geliked. Wir werden da auf jeden Fall hingehen. Ja, da fahren wir hin. 26. September. Leute, streicht euch jetzt schon mal groß im Kalender an. 26. September 2015 in Basel. Das ist ja unglaublich. In Basel treffen wir uns zum großen Hörertreffen. Und da können wir mal endlich, vielleicht können wir mal Fachmännern auch irgendwie so eine CD von uns in die Hand geben. Und die soll mal sagen, wo hapert's noch? Und was klappt schon vielleicht ganz gut? Und so aus humorwissenschaftlicher Sicht. Wir machen da Interviews. Wir interviewen die Leute. Aber ganz ernst. Ich glaube, das wird eine ganz ernste Veranstaltung. Das hat mal irgendwer gesagt, war das nicht Woody Allen? Irgendwer hat gesagt mal, wie man über Witze redet, ist das wie, wenn man einen Frosch seziert, man findet viel heraus, aber dabei stirbt der Frosch. Der Frosch ist tot. Ja, aber das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist nämlich genau so eine Veranstaltung, wo einfach 1000 tote Frösche rumliegen. Und die meisten Leute sehen auch einfach aus wie tote Frösche. Oi! Sehr geil. Finde ich richtig gut. Das ist echt gut. Hält der Michael Tietze eigentlich auch eine Vorlesung da irgendwie? Weil das würde mich schon mal interessieren. Also ich habe hier nur Enrico Luisoni, der um 20.15 Uhr am 26. September die Anleitung zum lustvollen Leben. Kung Fu. Kung Fu mit Professor Bernhard Ludwig Seminarkabarett. Wie, was? Ja, zu Kung Fu gibt es sicherlich genug Gelegenheit. Hallo, was ist denn das? Was ist der das Kung Fu Professor Bernhard Ludwig. Wie geil ist das denn? Aussteller. Auf jeden Fall gehen wir da hin. Wir stellen da auch aus, auf jeden Fall. Wir designen auf jeden Fall. Humorkongress, 3 Fachbeiträge von Michael Tietze. Ansehen und bestellen. Ey, warte, wir schreiben da heute noch eine Nachricht hin, dass wir da gerne auch auftreten wollen. Dass wir glauben, dass wir sehr viel Humor haben und glauben, dass wir die Leute da zum Lachen bringen können. Und dann stellen wir ein Programm zusammen. Auf jeden Fall, das machen wir. Das wird großartig. Ja, auf jeden Fall, freue mich auch drauf. Leute, das machen wir sehr gut. Ihr kommt zahlreich, wenn wir den Humorkongress Basel mal ein bisschen mit einer Prise Humor. Ich finde, Basel ist auch die Comedy-Stadt, oder? Ist auch die Comedy-Stadt Europas. Ja, die Humor-Hochburg, auf jeden Fall. 8,5 Stunden Autofahrt. Ach du Scheiße. Naja, gut. Was soll's? Wir machen einen Roadtrip dahin. Das heißt, Leute, ohne Witz, jetzt heißt es nochmal den Flatter-Button streicheln. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, um nach Basel zu kommen. Es wird wahrscheinlich einiges kosten, daran teilzunehmen. Die Fahrt, wir brauchen Geld. Wir kaufen uns eine GoPro, hängen die ins Auto und machen Roadtrip. Nee, wir stecken die Florentin in seine Locken. Das liegt jetzt an euch. Ja, sehr gut. Es liegt jetzt an euch, wie ausgiebig wir diese Reise dokumentieren können. Vielleicht fahren wir hin und reden mit 2 Leuten und gehen dann einfach wieder. Oder der Zug kommt zu spät und wir fahren einfach durch. Wir können einfach einen ganzen 90-Minüter drehen, wo wir mal gucken, wie wir das Ding ganz... Ja, wir können Spielfilm drehen! Ja, klar! Unser Humorkongress Basel. Das liegt jetzt nur an euch. Ja, auf jeden Fall. Aber da müssen schon... Liegt an euch. Geht auf podcast-ufo.fail und drückt diesen fucking Flatter-Button. Es gibt aber auch... Tastatur fällt. Ich sag mal so, 90 Minuten kostet schon so ein paar Millionchen, müsste das schon... Ach Mensch, ja. In Deutschland, das ist alles nicht so. Du, in Basel, die haben wirklich sehr geringe Grenzkosten, glaube ich. Ich habe gerade eben beim Reden darüber nachgedacht. Vielleicht gibt's beim Humor, ist es vielleicht wie bei Star Wars mit diesem Midi-Chlorianer-Wert. Quasi, wenn das, ja. Also jeder hat einen anderen. Also man kann das messen im Blut. Oder? Ja genau, vielleicht hat jeder so eine gewisse Anzahl kleiner Tierchen, die in einem leben, die so Humortierchen. Tietchen vielleicht. Tietchen. Und die sorgen halt dafür, dass man Humor hat und Humor von sich gibt. Und vielleicht kann man das messen mit so einem Blutproben. Das wäre mal interessant. Das sind so Fragen, die kann man den Leuten dann mal stellen. Die bewegen mich, die bewegen dich, das weiß ich. Und dann können wir den Leuten mal die Fragen stellen. Dann haben wir endlich mal Antworten auf die Fragen, die wir stellen. Patrick Hofer, der Regisseur, Bratschist, Komödiant, Impro-Spieler, Clown und Coach. Bratschist, Komödiant und Impro-Spieler. Aber was? Ohne Scheiß, Abendprogramm Kung Fu. Ich finde, überall, wo das Abendprogramm Kung Fu ist, ist man richtig. Ich fühle mich richtig. Das beste Abendprogramm ever. Großartig. Jetzt nimmt sie hier noch einen Donut und ein Ab zum Kung Fu. Sponsoren, auch interessant. Die Sponsoren des Humorkongresses Basel 2015 sind Alzheimer-Vereinigung Basel, Gesundheitsdienste Basel, und humor.ch. Humor.ch. Großartig, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir werden auf jeden Fall hinschreiben und unsere Korrespondenz werden wir offenlegen. Das ist ein transparenter Podcast und ihr seid jetzt auch Teil dieses Events, das wir am 26. September in Basel feiern werden. Basel, hört man ja, ist eine fantastische Stadt. Ich finde auch, der 26. Wow. sollte... Wow, ich freue mich. Ich hoffe, der 26. soll auch für uns dann irgendwie jährlich so ein Tag sein, an dem man irgendwie den Humor feiert. Der Humortag, ja. Das sollte unser persönlicher Tag sein, unser persönlicher Feiertag sein, den wir in Deutschland dann irgendwie auch durchsetzen. Ja. Vielleicht können wir auch es schaffen, das könnte auch so ein Ziel des Tages sein dann irgendwie, den Humorkongress 2016 nach Deutschland holen. Das wäre so ein, ja, klar. So ein Ziel, das ich mir vielleicht wünsche. Dass man das Event Humorkongress auch mal nach Deutschland bekäme. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch da politische Unterstützung. Ich weiß nicht, wer da Connections hat von euch. Mal gucken. Also ich denke, wir könnten das riesig aufziehen. Mal, um uns das Thema ganz kurz abzuschließen, um mal zu zeigen, von welchem Kaliber wir hier überhaupt reden. Ein Post des Humorkongress Basel zeigt ein funny pic, ein lustiges Foto. Und zwar ist dort ein gelber Briefkasten abgebildet. Und auf der Klappe, die den Schlitz verschließt von dem Briefkasten, steht »Bitte keine E-Mails«. Wow. Hallöchen. Also, das hat mich jetzt auf allen Ebenen, hat er den Teppich unter den Füßen weggezogen, humortechnisch. Wow, ich freue mich darauf. Oh, das wird großartig. Okay, geil. Das wird großartig. Großartig. Toll. Mein Gott. Um mal ganz kurz nochmal meine Anekdote zu Ende zu bringen, warum ich finde, dass die Bahn Feelgood-Bahn genannt werden sollte. Und zwar haben die folgenden Trick angewendet. Der Zug hat sich, nachdem er schon 30 Minuten verspätet war, letztlich, glaube ich, 1,5 Stunden verschoben oder sowas. Aber, was ich sehr geil fand, also die Stimmung wurde immer schlechter, immer weiter dem Tiefpunkt zu. Die Leute haben sich Süßigkeiten gekauft, um sich noch halbwegs irgendwie ein Endorphin-Level aufrechtzuerhalten. Und dann wurde es immer schlimmer. 45 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, immer schlimmer. Aber kurz bevor der Zug kam, wurde die Verspätung nochmal zurückgestuft. Das heißt, wir hatten irgendwann 90 Minuten und dann 85 Minuten. Und alle schon so Ding, Durchsage, alle, oh Gott, fucking. Und dann 85 und alle so, oh, geil, okay, jetzt kommt er gleich. Und er kam direkt, was rückwirkend extrem klug ist, weil die Leute haben 20 Nachrichten bekommen, von denen 19 scheiße ist, aber solange die letzte gut ist, gehen die mit einem guten Gefühl ins Zug, weil sie denken, okay, geil, 5 Minuten kürzer warten, geil, er ist endlich da. Zack. Ja. Und schon hat die Bahn es geschafft, mit so einem billigen Psychotrick, die Leute gut darauf einzustimmen, dass sie gar nicht mehr so schlecht gut, drauf sind. Ja, finde ich auch, gute Idee. Feelgood-Bahn passt dann ganz gut. Aber ich finde auch, dass öffentliches Aufregen auch so ein Ding ist, was glaube ich, die Deutschen auch perfektioniert haben auf eine Art. Weil ich war gestern, es war ja wirklich auch sehr warm hier in Köln, war es auch sehr warm. Und da verstehe ich schon mal, wenn die U-Bahnen hier auch mal Probleme haben und dann stehen bleiben. Aber ich persönlich habe ich da Verständnis für. Und dann fuhren wir gerade in eine Station ein und dann gehen die Türen auf, alle gehen raus. Und dann sah man plötzlich, wie der Lokführer U-Bahn-Fahrer halt aussteigt und zu seinem Telefon geht und die ganze Bahn hat schon so unisono gestöhnt. Nein, weil wenn man den Lokführer schon rausgehen sieht und so ein Telefon greifen sieht, ist halt nie gut. Nee. Ja, und dann habe ich vor mir, ich saß rückwärts, in Fahrtrichtung rückwärts und dann saß vor mir halt so eine ältere, betagte Dame, die sich dann so öffentlich aufgeregt hat, groß gemacht hat, oh, scheiße hier schon wieder. Und dann kam eine Durchsage, ein bisschen Verspätung, aber versuchen das in den Griff zu bekommen. Er ging wieder zum Telefon und kam dann wieder dieser Durchsageton. Und daraufhin hat die Frau schon wieder so die Hände vors Gesicht genommen. Aber die Durchsage war dann, ja, es geht sofort weiter. Einen Moment, wir haben ganz kleine Probleme gehabt. Aber sie hatte schon die Hände vorm Gesicht. Sie hatte schon die Hände aufregend vorm Gesicht. Hat es dann aber so gedreht, dass sie die Brille vom Gesicht genommen und die geputzt hat. Sodass es aussah, als würde sie sich gar nicht aufregen. Also sie hat gemerkt, dass die Aufregergeste schon so weit fortgeschritten war, dass sie dann nicht mehr ohne weiteres rauskommen. Wenn sie es weggenommen hätte, in Erleichterung weggenommen hätte, wäre das einfach peinlich gewesen. Aber die Deutschen sind da so weit, sie haben schon die passenden Auswege. Ja, das ist unfassbar. Ja, das ist echt gut. Das ist echt großartig. Schön. Ja, vor allem, ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man sich da aufregen kann. Also wirklich. Weil es war dann tatsächlich so, am Tag davor war halt irgendwie krasses Gewitter die Nacht durch, weil es so heiß war dieses Wochenende. Und die hatten halt tatsächlich, ja, da lagen halt einfach fucking Bäume auf den Gleisen. Was sollen wir denn bitte machen? Sorry. Und dann kam noch mal eine Durchsage, ja, der Zug musste davor nochmal geprüft werden, weil es irgendwie technische Schwierigkeiten gab. Irgendwie, der musste nochmal abgecheckt werden, damit nichts passiert. Und die Strecke ist leider versperrt. Wir müssen eine andere Strecke nehmen. Die Leute, ja, so eine Scheiße, die Scheißbahn wieder. Wo ich mir dachte, was soll denn die denn machen, wenn da halt ein fucking Unwetter ist und da Bäume auf dem Gleis liegen, was sollen die denn machen? Also wo ist deren Fehler? Das ist echt, aber die Leute interessiert das eine Scheiß. Nein. Die denken keine 2 Sekunden nach, die einfach aufregen. Die freuen sich ja auch schon den ganzen Tag drauf, sich aufzuregen und dann einfach zu sagen, Scheiße hier, da fahre ich 6 Mal im Auto hier. Also, ja gut, da liegt da halt fucking ein Baum auf der Straße. Was willst du denn dann machen, du Dödel? Ja, aber, das stimmt. Aber ich glaube, das sind die Deutschen auch so weit, man sagt ja immer die Deutschen, aber es ist glaube ich wirklich so. Man kommt auch gut an mit Aufregung. Ja. Das ist das eigentliche Problem. Du merkst auf Twitter immer, zum Beispiel auf Twitter merkt man es ganz krass, sobald die Leute anfangen zu meckern, hagelt es Sterne aus allen Seiten. Und das ist tatsächlich echt ein Problem, sobald die sagen, oh, schon wieder Montag, oh, es ist heiß. Und dann vor allem kommt die Gegenfraktion, oh, die ganzen Leute, die schon wieder twittern, dass es so heiß ist, die kriegen auch wieder Sterne. Und dann, oh, die ganzen Leute, die schon wieder twittern, dass die Leute so viel twittern, dass es so heiß ist, die kriegen auch Sterne. Also das heißt, die Sterne widersprechen sich. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun. Auch wenn sich die Leute über aufregen. Die Leute lieben es, wenn sich Leute aufregen. Es ist scheißegal worüber, es ist echt unfassbar. Und das ist ein Problem, dass es einfach so ein großes Becken gibt an Leuten, die einfach auf alles springen, was sich auf was aufregend, und dann das einfach zu Tode liken. Und das ist echt ein Problem. Und ich rede mich jetzt auch gerade über das Aufregen auf, wo viele Leute jetzt wahrscheinlich gesagt haben, ja, stimmt, es regen sich echt zu viele Leute auf, weil es halt einfach so ein scheiß. Und das ist auch falsch, Ding Leute, ist. Die das gedacht haben. Das ist alles falsch, ihr macht alles falsch, ich auch, wir machen alles falsch. Man kommt da nicht mehr gut raus aus der Situation. Es funktioniert halt einfach nicht. Es ist alles scheiße. Das ist das Problem. Belohnt Leute nicht. Nein, einfach nicht liken. Einfach nicht Sterne vergeben, wenn Leute sich aufregen. Einfach gar keine Sterne geben. Für gar nichts. Für gar nichts Sterne geben. Nein, für lustige Sachen. Für innovative und coole Ideen Sterne geben. Aber nicht einfach für Weil Twitter ist jetzt auch kein Comedy-Netzwerk. Ja, ich weiß schon. Aber es ist ja trotzdem, vielleicht heißt der Stern, ist einfach bedeutend für reine Zustimmung. Von mir aus, und sagen, es ist heiß draußen, ja, sehe ich genauso, Stern, okay. Wenn Leute es so handhaben, gut. Aber für mich ist der Stern einfach noch so ein bisschen so, hey, cool, irgendwas Gutes dabei. Mir hat mal jemand erklärt, der jetzt mittlerweile mehr als 10.000 Twitter-Follower hat. Das ist für mich so eine Marke, wo ich sage, alles, was der mit über das Netzwerk sagt, ist für mich okay. Der hat alles erreicht bei Twitter. Alles, was er sagt, glaube ich ihm. Und er hat gesagt, man soll sich seine Follower wie ein Publikum vorstellen. Also zum Beispiel, er hatte 10.000 Leute in der Halle, quasi die Lanxess Arena voll. Ich habe jetzt 1.000 mittlerweile, also quasi die Turnhalle. Eine Turnhalle. So, und man soll sich die Leute halt vorstellen und die Sterne sind die Leute, die applaudieren nach einem Gag. Ja, so sehe ich das auch tatsächlich. Das ist eine lustige Vorstellung. Also alle Leute, die von deinen Followern einen Stern geben, würden in dem Fall applaudieren. Ja, aber stell dich mal auf die Bühne und sag, es ist draußen nachts dunkel. Die Leute werden nicht applaudieren. Das ist keine einfache Zustimmung. Es sei denn, man regt sich darüber auf. Was für eine Scheiße, dass draußen schon wieder dunkel ist. Und die Leute rasten aus. Ja, das stimmt. Die erste Reihe komplett. Ja, das ist. Das kenne ich. Das ist bei mir auch so. Und dann klatschen die schon wieder. Aber es ist ja tatsächlich gar nicht. Aber ich finde es aber die falsche Herangehensweise, weil die meisten Follower sind ja inaktiv. Die anderen sind da auf dem Klo oder so. Und nur ein gewisser Bruchteil hört dir überhaupt zu. Ist ja klar. Also ist ja gerade bei Twitter und ist gerade da drin. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht die ganze Anzahl. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die das anders konsumieren. Also ich habe schon wieder Leute, die wirklich einen großen Teil mitbekommen, die halt dann wahrscheinlich auch einfach dein Twitter-Profil alle 2 Wochen mal aufrufen und gucken, was du so machst, weil sie dich interessieren. Mache ich ja auch so bei Comedians, die ich gut finde, dass ich die halt unabhängig von meinem Feed halt einfach ab und zu aufsuche. Aber es gibt halt Leute, die das wahrscheinlich unterschiedlich sehen. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Großteil von Humor, also gerade auch in der Stand-Up-Szene oder Kabarett-Szene oder so ein Kram, auch einfach auf Bestätigung basiert. Dass das einfach die grundsätzliche Essenz ist, dieses ich sage was, wovon ich weiß, dass Leute es genauso sehen und krieg damit Applaus einfach. Ich will es nicht wieder auf Luke Mockelschum bashen, erinnert ihr euch noch? Genau, das ist es halt aber. Das ist genau der Impuls dafür. Das ist genau der Impuls, auf den man halt rumreitet. Ja, genau so ist es. Das ist genau dieser, an den man appelliert, wo man nicht mehr genau weiß, das sehen die jetzt genauso, sondern das ist ja noch der viel einfachere Impuls. Das haben die mal genauso erlebt. Das ist einfach klar, weil das ein Generationending ist. Das ist ja die viel einfachere Herangehensweise. Ja, und vor allem, ich finde, der Impuls zu applaudieren liegt nicht darin, dass man selber gut findet, sondern dass man erwartet, dass man gut gefunden wird, wenn man jetzt applaudiert. Also sozusagen, dass wenn er sagt, ey, erinnert euch noch an die Turtles, dann möchte man unbedingt zeigen, dass man sich auch noch an die Turtles kennt, dass man zu der Gruppe der 90s-Kids gehört und muss deswegen klatschen. Vor dem Rechner zu Hause hätte man überhaupt keine Gefühle wahrscheinlich, außer als Nostalgie oder halt sowas in der Richtung, aber man möchte durch dieses Klatschen oder Faven oder Liken oder Sterne geben auch unbedingt zeigen, dass man dazugehört. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass... Also glaubst du, man lacht auch manchmal, weil man will, dass andere Leute sehen, absolut, dass man lacht? Also glaubst du, dass jede... Ja, klar, aber wenn Lachen ist doch eigentlich so ein Reiz, den man hat. Glaubst du, dass diese Reize auch nur aus dem Willen entstehen, Anerkennung zu bekommen? Naja, es gibt verschiedene Arten von Lachen. Es gibt einmal das Lachen, so dieses, das man nicht verhindern kann. Irgendwie, wo man auch dieses teilweise über Sachen lacht, über die man nicht lachen darf, einfach weil der Gag so gut ist und so, hätte man darüber wirklich lachen dürfen, aber es war halt einfach gut. Und dann gibt es natürlich das soziale Lachen, was wahrscheinlich 99,9% aller Lachen ist, dass man einfach zur Bestätigung lacht und einfach, ja, ich gehöre dazu, ich habe es verstanden. Ich lache auch über viele Gags, die ich nicht lustig finde in sozialen Situationen. Einfach, um irgendwie dazuzugehören, einfach damit es nicht awkward wird und einfach, weil es halt irgendwie einfach eine andere Art der Kommunikation ist. Kann man das üben? Ich habe das Gefühl, immer wenn ich lache und es nicht so meine, sieht man mir das total an, habe ich mir das Gefühl. Ja, Leute, die dich kennen, merken dir das auch an. Also ich glaube, ich würde merken, wenn du falsch lachst, aber wenn die Leute dich nicht gut kennen, und in den Situationen macht man es ja meistens, man lacht ja eher falsch, wenn man jemanden nicht gut kennt, und je mehr man ihn dann kennt, desto ehrlicher lacht man. Ich glaube, dann kann man es relativ einfach überspielen, tatsächlich. Okay, cool. Ja, dankeschön für diese Antwort. Du bist auch der solche Antworten einfach mal geben kann und gar nicht mal in Frage stellt. Also sagt, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Ich würde mal sagen, dass es so und so einfach die Antwort gibt. Das finde ich gut. So eine Grenzwissenschaft, die wir uns gerade irgendwie annähern. Weißt du die Antworten und gibst sie auch so genauso wieder. Ja, danke schön. Können wir über meinem Humorkongress, können wir drüber reden. Über echtes und falsches Lachen. Gerne. Ja. Können wir gerne machen. Also Sterne verteilen ganz kurz, mit Bedacht. Mein grüner Tee, Zitrone-Tee ist jetzt leer. Also ab jetzt ist vorbei. Ich bin auf uns alleine gestellt, ja. Jetzt natürlich. Mein Chai-Tee ist auch tatsächlich auch schon leer. Tatsächlich. Wir bleiben ja bei unseren Tees. Also ich würde gerne mal einen Tee von dir haben vielleicht. Wir sollten das mal nächste Woche tauschen. Du, ich habe echt tatsächlich ganz viele neue Teesorten bekommen. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich wahnsinnig viele und bin gut dabei. Ich habe mir tatsächlich auch einfach mal aus Scheiß heraus Tonic Water, kennst du ja, ne? Ja. Und da habe ich mir auch ganz viele verschiedene Sorten bestellt, einfach um das beste Tonic Water der Welt rauszufinden. Ich habe es auch gefunden, ich habe jetzt die Flasche gerade nicht hier, aber falls euch interessiert, was das beste Tonic Water der Welt ist. Aber dann bestellst du halt, wo ja, bestellst du das dann? Ja, du bestellst dann, im Internet bestellst du dann Wasser? Ja, oder, tatsächlich, oder Tonic Water. Auf Amazon gab es so ein Probierpaket, tatsächlich, so irgendwie 10 0,2, 0,3 Liter Flaschen von verschiedenen Tonic Waters für genau das Ziel, weil das ist ja wahrscheinlich für irgendwie Cocktail-Fanatiker, die ja dann den perfekten Gin Tonic sich mixen wollen und einfach mal 10 ausprobieren und den einen dann immer kaufen. Und so habe ich es auch gemacht. Da muss man tatsächlich mal gucken. Auf Amazon gibt es echt abgefahrene Sachen. Gerade im Lebensmittelbereich kann man da echt viel machen. Also auch da eine Empfehlung. Der Lebensmittelbereich ist, glaube ich, auch relativ noch klein im Internet, weil man halt immer dran gegangen ist, ja, gut, man kann sich, man kann Lebensmittel nicht so gut verschicken und so. Aber es ist ja mittlerweile alles anders. Jetzt, wo es Prime gibt und man den nächsten Tag verschickt. Ich habe gestern viel auf Bahnhöfen rumgehangen, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und da, auf Bahnhöfen sind ja immer, gibt es ja diese Magazinläden, die ja tatsächlich richtig geil sind eigentlich. Also das ist ja ein Phänomen, das natürlich immer weniger gibt. Und ich habe auch irgendwie eine Zeitung abonniert und ein Magazin, aber halt auf dem E-Book-Reader. Das heißt, ich muss nie wieder in so einen Laden gehen. Aber wenn man mal Zeit hat, gehe ich einfach mal gerne in so einen Magazinladen und blätter einfach mal durch, weil es ja unglaublich viele Magazine gibt. Das ist ja unfassbar. Für jeden Scheiß. Und ich habe mal so ein Grill-Magazin gelesen und da ist auch auf jeder zweiten Seite Werbung für bestell dein Fleisch im Internet und so. Und das ist halt so eine Hardcore-Gourmet-Grill und super perfekt und auf 1 Grad genau, wie stelle ich meinen Grill genau ein. Aber auch die scheinen irgendwie halbwegs zu unterstützen, dass man sich oder halt die Zielgruppe scheint es auch anzunehmen, dass man sich Fleisch im Internet bestellt. Also die Zeit, wo man frische Sachen nur um die Ecke bekommen hat, ist auch vorbei. Ist auch vorbei. Ja, weil der Laden um die Ecke, der bekommt es ja auch geliefert. Also ist einfach, ja, eben, ist einfach klar, so, die natürlich. Kommen das ja auch nicht irgendwie, die fällt auch nicht, wird ja auch nicht plötzlich, kommt das da aus dem Boden oder kommt so, da wird da auch geliefert hin. Und das kann man ja, da kann man dazwischen gehen. Aber was ich an diesen Zeitschriftenläden immer am interessantesten finde, ist, wie viele Zeitungen doch sehr ähnlich sind. Also diese ganzen Bild der Frau. Frau, die Frau im Bild, Bild der Frau, Frau in der Welt, Frau in der Küche. Ja, und auch vom Format, ne? Also wenn du es vergleichst, welche Leute da auf dem Cover sind und wie die Farben sind. Es ist immer das Gleiche. Dasselbe. Die Überschriften sind nur ein bisschen geändert. Es ist halt mal, das Wording ist ein bisschen anders. Aber die Bilder sind exakt die gleichen. Die Logos sind exakt die gleichen, mit der gleichen Schriftart, in dem gleichen Eck, in dem gleichen Format. Die Themen sind exakt die gleichen. Und es sind immer andere Redakteure, wo ich mich auch frage, was rechtfertigt denn jetzt deren Job nochmal? Ja, und vor allem auch die Themenaufteilung ist auch ähnlich. Also es gibt immer an der Seite, an der gleichen Stelle ist nochmal ein Sexthema in der Frauenzeitschrift. Wirklich immer auf der linken Seite. Auf das Seite, gleiche, auf der aber auch in gleiche Richtung. Ähnlich auch. Und dann immer einmal nochmal irgendwie, so nimmst du 10 Kilo in einer Woche ab. Und zweites Thema, liebe dich so, wie du bist. Ja, es ist immer dieser essentielle Widerspruch jeder Frauenzeitschrift. Ist auch einfach genauso auf jedem Cover. Auf jedem, auf dieser Cover. Das ist einfach unglaublich. Das ist echt krass. Aber tatsächlich, diese Spezialthemen finde ich immer so krass. Ich habe einmal ein Schülerpraktikum gemacht im Deutschen Museum, in diesem großen Museum in München, und die haben und musste da auch tatsächlich irgendwie inhaltlich arbeiten und Sachen, Vorträge assistieren und sowas. Vorträge halten. Über Humor. Als Praktikant, ja. Und haben eine riesige Bibliothek, und in der konnte ich mich frei bewegen. Und das Geile ist, die haben aus irgendeinem Grund, also haben frei bewegen. Die haben eine wahnsinnig große. Das klingt so, als wenn du irgendwie so alleine wärst, so plötzlich an so einem Zwinger. Es war tatsächlich. So Radius, war tatsächlich sehr geil. A bis G kann er gehen. Ja, war tatsächlich sehr gut. Und die haben auch ein Magazinteil in der Bibliothek, ja. Also wahnsinnig, der auch jede Woche gewechselt wird, mit unendlich vielen Magazinen. Also wirklich, stell dir die größte Bibliothek, die du dir vorstellen kannst, vor und ersetze einfach Bücher durch Magazine, wirklich reihenweise. Und du stehst einfach davor und denkst dir, what? Und die haben alles, jedes Magazin der Welt. Und es gibt allein, ich glaube, ich habe nachgezählt, gab zu dem Zeitpunkt zumindest 7 Magazine nur über Maschinengewehre. Nicht über Waffen, sondern über Maschinengewehre. Also ihr erinnert euch, das sind diese Dinger, die von 2 Mann benutzt werden, dass die auf so einem Stativ stehen, wo man irgendwie 30 Leute in der Sekunde töten kann. Die Teile. Gibt 7 fucking Magazine, wo man sich auch denkt, wer hat sowas? Man hat ein Maschinengewehr, dass man wirklich auch wöchentlich sagt, irgendwie, was schreiben die denn jede Woche da rein? Also es ist unfassbar, es ist echt unglaublich. Das ist echt eine gute Frage. Was schreibt man denn jede Woche rein? Ja, und vor allem, die schreiben ja auch voneinander ab. Ja, Waffen sind ja auch, also sind Dinge, die sich jetzt nicht so oft revolutionieren oder so. Vor allem eine Waffenart, die wird ja nicht jede Woche irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen da haben oder so. Und irgendwann, so nach 10 Aufgaben hat man erklärt, wie die gereinigt wird, man hat erklärt, wo es die gibt, man erklärt, was man machen kann. Schießen halt. Ja, man erklärt, wo es sie gibt und erklärt dann auch mal, dass man sie in Deutschland einfach nicht besitzen kann. Das wäre geil. Daher einfach, wenn auf dem Cover steht, wie man diese Waffe benutzt, wie man die neue AK-30 benutzt. Sehen Sie auf Seite 13. Man stellt Seite 13 auf und steht einfach nur ganz groß. Ja, schießen. Einfach schießen. Man muss einfach draufdrücken. Ja, oder wir leben in Deutschland, man kriegt sie nicht. Ja, forget it. Vergiss es einfach. Genau. Oder auch diese so sehr große Seiten, wo sehr groß draufsteht. Ja, man bekommt sie einfach nicht. Einfach ja. Schießen oder einfach abdrücken. Das sind einfach so sehr große Seiten, wo sehr groß ein Wort draufsteht. Wir nehmen mal an, Abzug, aber da wir es selber nicht bekommen haben. Keine Ahnung. Aber es ist natürlich so, und dann gibt es auch irgendwie so ganz viele Fischermagazine. Und da gibt es auch ein Magazin nur für Karpfen. Karpfenmagazin. Da gibt es auch Karpf ist die Einzahl von Karpfen, oder? Karpf. Ein und Karpf. Karpf, ja genau. Und dann gibt es auch Karpf des Monats. Ja, die krönen jeden Monat neun Karpfen. Einfach als Karpfen des Monats. Und sich auch fragt, leider gibt es nur elf Karpfenarten. Was ein bisschen ja genau, wo der Chefredakteur auch sagt, okay, 11 Karpfen, ein Karpfen die Woche. Das heißt, wir gehen in 3 Monaten Konkurs. Alles klar, bis dann Leute, haut rein, gebt nochmal alles. Also so eine Idee, die offensichtlich nicht funktioniert. So genau so eine Billard. Aber so eine Karpfenzeitschrift kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie das in der Redaktion abgeht. Irgendwie, ja, Hans, wie läuft's mit dem neuen Karpfenporträt über den Blaukarpfen? Ja. So einfach so ganz komische Gespräche, die man auch irgendwie in der Küche führt oder so. Aber wie viele Leute arbeiten daran? Oder was wollen die denn recherchieren die ganze Zeit? Ich meine, irgendwann hat man doch auch alles aufgedeckt im Karpfen. Ja, vor allem, es ist ja nicht irgendwie so ein, es ist ja nicht so ein Biologie-Magazin, wo man jetzt sagt, irgendwie, wie pflanzen die sich fort, wie sind die aufgebaut, wie sieht die DNA aus? Das ist ja wahrscheinlich ein riesiges Thema, sondern es sind halt so Hobby-Karpfen. Einfach so der perfekte Teich oder wie angle ich den Karpfen? Das sind ja so seichte Themen. Also scheinbar, ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja Karpfenexperten unter euch. Also scheinbar seichte Themen, wo man sich mal fragt, kann man da in die Tiefe gehen? Das ist unglaublich. Aber ich meine, ich habe jahrelang Magazine über Warhammer und Warhammer 40k gelesen, über kleine Plastikfiguren, die man auf einem Tisch irgendwie hin und her... Naja, aber das ist so eine Welt. Das ist ja so eine Welt, ja, klar, die man da aufmacht. Aber es ist auch trotzdem... Aber Karpfen, ja. Ich finde, Fische ist eine Welt für sich, aber Karpfen... Also irgendwie ist da doch, das ist irgendwann vorbei. Es gibt ja keine Kontroversen im Karpfenbereich, oder? Ja. Oder hast du schon irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet tatsächlich und mein Vorgesetzter war Meeres, der hat Tiermedizin studiert und hat sich auf Fische spezialisiert und der hat gesagt so, ja, hallo, mein Name ist Christian, ich bin Tiermediziner, ich mag Fische sowohl im Aquarium als auch auf dem Teller. Und das war so sein Pitch und ich so, okay, hi. Schön, dich kennenzulernen. Und ich fand das so einen geilen Satz. Ich mag Fische, sowohl im Aquarium als auch auf dem Teller. So, das ist so geil. Bei welchem anderen Badass. Hobby kann man das so sagen? Einfach, ich mag es, wenn sie leben. Ich mag es aber auch, wenn sie tot sind. So, es sind beide Seiten. Ich finde die immer gut. Was kann man das denn so sagen? Ja, ich bin Diplompsychologin. Ich arbeite gerne mit Menschen, lebend sowie tot. Genau, auch auf dem Teller. Also, auch auf dem Teller. Das ist so großartig einfach. Das war auch ein krasser Typ einfach. Vor allem irgendwann hatte ich es nicht so ganz auf dem Schirm, dass der Tiermediziner ist irgendwie. Und wir mussten da immer so Zeitungen durchgehen, weil wir hatten so Kontaktanzeigen in Zeitungen und mussten dann immer kontrollieren, ob die auch wirklich abgedruckt wurden. Und mussten, es war eine scheiß Arbeit. Und hatten dann so einen Stapel Zeitungen, mussten immer durchgehen und dann mussten sie durchblättern. Und dann war immer so, ja, Fisch gefangen in der Uckermark, das waren so Lokalzeitungen. Und dann eher mal so, hier, schau dir mal den Fisch an, von wegen großer Wels, da habe ich schon größere gesehen. Das ist auch so Gesprächsanfänge, okay. Wo man nicht genau weiß, soll ich jetzt antworten? Alles, was ich jetzt sage, wird dir nicht weiterhelfen in deinem Leben. Ja, vor allem, ich wusste nicht, dass der Tiermediziner ist. Ich dachte, das wäre einfach ein random Dude, der einfach immer bei jedem Fischthema irgendwie so ein, ja, guck dir mal an hier, der ist ja nur so groß. Aber das ist auch so ein Thema, ne, für Fischleute, dass sie immer auf die Größe gehen. Ne? Also das ist ja unglaublich. Das ist ja so ein Klischee, dass Fischer immer damit angeben, wie groß sie Fische sie gefangen haben. Aber das ist wirklich so. Zumindest bei dem Typen, der dann einfach gesagt hat, ja, hab ich auch schon mal. Ich habe schon mal gefangen, der war so groß. Und ich so, ich habe nicht den Hauch einer Referenz, ob das groß ist oder klein. Und irgendwann musste ich ihn auch mal anrufen, weil da gab es irgendwie einen Notfall im Callcenter. Irgendwas ist kaputt gegangen. Und du musst ihn anrufen. Notfall im Callcenter? Ja. Was Notfall im Callcenter? Was ist ein das Notfall? Das Telefon hat gebrannt, ja. Ja, was Sölle? Ja, da ist irgendwie unser Server abgestürzt und ganz viele Leute haben sich angerufen und haben sich beschwert. Das war echt ein geiler Abend. Ich hatte Schicht. War echt cool. Und dann habe ich ihn angerufen und dann ist seine Frau dran gegangen und dann er und ja, tut mir leid, ich habe das Telefon nicht klingeln hören. Ich war unten bei meinen Fischen. Das war auch so ein okay, cool. Also unten, also hat er wahrscheinlich seinen ganzen Keller voller Fische, irgendwie so ein eigenes SeaWorld. Ich wollte gar nicht nachfragen. So. Oder hast du ein Restaurant? Ist ein Riesen, oder was? Sein Keller ist, glaube ich, ein Riesenaquarium, wo er einfach so reintauchen kann und mit seinen eigenen Fischen tauchen kann. Ah, das war echt großartig, ein geiler Typ, ey. Das war echt strange. Naja, der hat auch immer aus dem Fenster gebrüllt. Das war ja immer gut. Wir haben irgendwie, das war auch so geil, zum Thema Aufregen. Passt perfekt, ne? Schau mich mal nicht so dumm an. Es passt perfekt zum Thema Aufregen. Und zwar war unser Callcenter-Büro relativ neben so einer Feuerwehr, ja, Stelle, wo dann halt die Feuerwehr immer ausgerückt ist. Und das heißt, da war relativ oft Sirenen, weil da auch irgendwie Krankenwagen ständig vorbeigefahren sind. Und halt in München, da gibt's, haben die anscheinend auch viel zu tun. Das heißt, wir hatten pro Tag halt immer irgendwelche Einsätze mit lauten Sirenen. Und immer wenn die Sirenen gingen, dann hat er aus dem Fenster gebrüllt, mach die Sirenen aus, seid leise. Wo ich mir denke, da liegt ein Typ gerade halbtot im fucking Krankenwagen. Hoch ausgebildete Leute stehen um ihn rum, versuchen ihn am Leben zu halten. Und so ein scheiß Depp im dritten Stock respektiert nicht, dass man dafür jetzt mal eine Sirene braucht oder was. Wo ich mir auch dachte, wie kannst du dir denn darüber aufregen, dass Noteinsatzkräfte ja, vor allem auch nicht irgendwer, der irgendwie Ruhe braucht oder so, sondern jemand, der im fucking Callcenter arbeitet, wo man checken muss, welche Anzeigen Zeitungen sind. In so einem Crack. Wie kann man so egoistisch sein, dass man nicht mal Leuten, die in Not sind, zugesteht, dass es jetzt halt laut ist? Und es ist ja nicht mal ein Wohngebiet, da sind halt Büros. Mein Gott, fuck it. Aber Leute regen sich halt einfach gerne auf, ne? Muss man. Ich reg mich auch gerne auf. Auch, also, Leute regen sich auch sehr gerne jetzt in den nächsten Tagen aufgefallen über Wärme auf. Also, es ist, die Temperatur ist ja generell nie richtig. Es gibt nur so ein paar Gradzahlen, wo man sagt, gut, Menschen sind gerade zufrieden. Aber ich hab, sind gerade mit der Temperatur zufrieden. Aber so tolerant bin ich nicht. Ich akzeptiere, dass wenn jemand sagt, ich bin Wintermensch, oder ich bin ein Sommermensch. Dann erwarte ich aber auch fucking, dass du den gesamten Winter unglücklich und den gesamten Sommer glücklich bist oder andersrum. Du kannst nicht sagen im Winter, oh, ich bin eher der Sommermensch, mir ist zu kalt und im Sommer dann sagen, oh, es ist zu heiß. Das geht nicht, Leute. Das ist echt fucking uncool. Das ist ein Scheißdeal. Ich bin eher ein Wintertyp. Das heißt, im Sommer bin ich durchschnittlich nicht so gut drauf wie im Winter, weil ich es halt eher kalt mag. Okay, alles klar. Ich kann jetzt aber nicht im Winter sagen, oh, es ist zu kalt, Leute. Wir können jetzt hier die ganzen Stellen reinschneiden, wo ich im Podcast schon gesagt habe, dass es zu kalt ist, was auch immer. Ist mir scheißegal. Aber das könnt ihr nicht machen, Leute. So funktioniert das einfach nicht. Wenn ihr sagt, ich bin nur zu gewissen Zeiten glücklich, dann seid auch in den Zeiten fucking glücklich und nicht da auch noch fucking schlecht drauf. Mein Gott, könnt ihr nicht immer schlecht drauf sein, ey. Puh. Reißt euch mal zusammen. Du bist ein Sommermensch, wie man gerade merkt. Du bist ein Sommermensch. Ist gut drauf. Jetzt und moderiert ihr. Ja, mach an, jetzt komm. Ja, ich fand die Überleitung jetzt gar nicht so schlecht, relativ gelungen. Und zwar haben wir unsere tolle Rubrik wieder ans Land gezogen, die nämlich heißt Tropical Island. Tropical Island, Tropical Island. Die Rubrik, in der wir uns mit aktuellen Themen beschäftigen und so ironisch, sarkastisch, humorvoll versuchen aufzuklären. Das ist Tropical Island. Und unser Thema der Woche lautet Wärme. Die Hitze. Es ist Wärme. Sommer. Das bedeutet, dass die Erdkugel in dem Umfang geneigt ist, dass nun die Bereiche, in denen Sie und ich leben, näher an der Sonne sind, als die Bereiche, in denen wir nicht leben. Das bedeutet, dass wir mehr von der Sonneneinstrahlung zu spüren bekommen, die Temperatur steigt. Das hat was zur Folge. Und was kann man, unsere Frage ist, was kann man dagegen tun? Ja. Wie können wir uns am besten gegen die Wärme wappnen? Oh, was die machen Hitze. Wir? Kann was sollen wir tun? Wo sollen wir hingehen? Was sollen wir für Hilfsmittel mitnehmen, damit es uns wieder besser geht? Wir den Unmenschen nicht auf den Sack gehen mit unseren ewigen Gerungeplärre, dass es zu warm ist. Und dafür haben wir jetzt, jeder von uns, für unten drei, ich habe drei Ideen mitgebracht, die euch, lieben Podcast-Zuhörer, exklusiv dabei helfen sollen, ein glücklicherer Mensch zu sein. Und Florentin, bei dir Nummer drei, was ist es bei dir? Und mein erster Tipp ist, gehe niemals bei Rot über die Ampel, auch wenn niemand hinschaut. Kleine Regel für den Sommer. Okay. Mein Tipp ist, zu Hause bleiben. Einfach zu Hause bleiben, es vielleicht ein bisschen kälter, die Heizung kalt drehen, sodass sie kühlen vielleicht. Ja, da müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Ich weiß nicht. Da ist ja so eine Schneeflocke immer bei den Anzeigen von Heizungen, ne? Ja, genau, das meinte ich ja gerade damit. Ja, dann mach. Also, wie gesagt, ja, halt, Heizungen haben. Ja, Entschuldigung, wenn du mir in meine Pointen reingrätst. Lässt mich hier mit einer Halberektion stehen, erst teaserst du rum, dann will ich den Gag machen. Und dann kommst du und grätscht dazu. Ja, warum habe ich das denn auf Platz 3 aufgeschrieben? Als mein Gag vielleicht. Ja, das ist scheiße. Ich habe keinen Bock auf die Rubrik, das kotzt mich an. Ich moderiere ab. Das war Tropical Island zum Thema Hitze. Tropical Island. Da kommt wahrscheinlich noch Musik. Und dann an Heizungen ist ja auch immer dann dieser Frost, das Frostsymbol. Ja. Und wenn man da hindreht, ist es trotzdem, es wird halt nie kalt. Das ist halt das Ding von Heizungen. Ja, man muss schon sagen, Heizungen sind, wenn sie. Man könnte einfach einen Mittelfinger darauf malen. Statt dazu der Schneeflocke, irgendwie so ein großer Mittelfinger. Aber ich finde, wenn Heizungen nicht heiß sind, dann sind sie schon sehr kalt, tatsächlich. Muss man schon mal sagen, finde ich. Ja, dann ist es so, finde ich, so kalt, dass man zu Hause bleiben soll, die Heizung auf sehr kalt drehen und dann kann man sich so ein kleines Lagerfeuer machen und dann vielleicht den Kühlschrank nochmal länger offen stehen lassen. Das ist ja tatsächlich so, das hat das amerikanische Militär im Irak gemacht. als sie gesagt haben, oh, hier ist ja echt warm und die Soldaten wollten kühles Bier haben. Also was haben sie gemacht? Sie haben Bier vergraben und da, wo sie das Bier vergraben haben, haben sie so eine Pfütze Benzin gemacht, haben das Benzin angezündet und dadurch wurde das Bier kalt. Und man weiß bis heute nicht genau, warum, aber es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert auch wirklich tatsächlich. Ist kein Witz. Es funktioniert wirklich. Ja, weil es da im fucking Iran einfach wärmer ist als in Flammen. So. Genau, da zählen Flammen als Abkühlung. Wesentlich heißer ist als in Flammen. Ja, aber es ist ja auch so, ich habe eben gesagt, wenn man einfach den Kühlschrank aufmachen, es war ein Gag, ein humoristischer Gag, aber in Wirklichkeit, so hat man irgendwer getestet, wenn man den Kühlschrank aufmacht, wird die Wohnung nicht kühler, sondern wärmer. Ja, aber das ist ja irgendwo klar, oder? Ja, es ist doch irgendwo klar. Ich wollte nur mal ein bisschen Wissen mitgeben. Weil mein Gott, ja dann Nummer zwei. Oh, ich habe tatsächlich große Probleme mit meinem Kopfhörern, fällt mir gerade ein. Und ich habe mich letztens wieder gefühlt wie der letzte Trottel. Weil gerade denkt man, okay, Physik ist immer so ein Thema, wo man sich schnell mal irgendwie ins Kornfeld setzt und sagt, oh, dumm. So wie man immer denkt, dass schwere Dinge schneller fallen als leichte Dinge. Ist nicht der Fall. Ist aber so ein klassisches, wo man auf Partys Leute irgendwie dann sagen kann, ah, du bist ein Trottel, du hast nicht aufgepasst in der 9. Klasse. Und dann sagt der andere, ja gut, du hast so gut wie gar keine Freunde und schwere Dinge fallen wesentlich schneller. Nein, tun sie nicht. Im Vakuum nicht. Auch so nicht. Sehr geil. Sehr, sehr guter Fluchtversuch noch in der letzten Sekunde. Doch, es ist wirklich egal. Ich bin mir sicher, dass dass wenn du irgendwie was sehr Leichtes runterschmeißt aus dem Fenster. Ja, gut, wenn du einen Fehler runterschmeißt oder ein Pasten Bier aus dem Fenster. Es kommt nur auf den Luftwiderstand an. Wenn du eine Bowlingkugel hast und eine Kugel, die genauso groß ist, aber leichter, dann fällt die Bowlingkugel genauso schnell wie die andere Kugel. Ja, und im Vakuum filtert das gleichzeitig deckt es nachher auf. Nein, im Vakuum gibt es keinen Luftwiderstand. Das heißt, im Vakuum keinen Luftwiderstand gibt, fällt ja, sag ich ja. Genauso schnell wie das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch gerade gesagt. Aber deine Verbindungsschwierigkeiten bestehen, deswegen habe ich es nicht gehört. Auf jeden Fall, mein Kopfhörer ist kaputt gegangen. Ich habe ja immer so In-Ear-Kopfhörer. Und mir passiert immer dasselbe. Und zwar, es geht immer eine Seite kaputt. Immer die rechte Seite geht irgendwann kaputt. So, nachdem ich die 6 Monate lang benutzt habe, ist immer die Seite kaputt gegangen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Paar Kopfhörer, wo ich insgesamt... Ja, viele gute Bahnen macht auch hier auch einfach völlig bescheuert im Kopf. Insgesamt ein es macht dich völlig Paar Kopfhörer. Also ein Paar... Also ich mach schon mal meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei gegen die Hitze wäre einen sehr großen Eiswürfel, den man immer mitnimmt. So einen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr großen Eiswürfel, den man sich macht. So einen ganz, ganz großen Eiswürfel, den kannst du überall mit hinnehmen, in der Tasche und so. Und dann hast du den ganzen Tag hast du ein bisschen was Kälte mit dir. Also du streichst quasi das, was du brauchst, immer mit dir rum. Kälte. Und dann kannst du es umarmen und es ist immer kalt und so. Das ist mein Tipp persönlicher. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Kopfhörer mit jeweils einem davon Kopfhörern defekt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht dumm. Das ist so, wie wenn du zwei Schuhe verlierst, dann ziehst du einfach die beiden übrig gebliebenen zusammen an, weil dann hast du ja wieder zwei Schuhe. Und so dachte ich mir, mache ich das auch. Und zwar an einem in der Fuß. Fachsprache nennt man das eine Peitsche. Ein Audioverteiler, das heißt so ein AUX-Kabel, wo man einen Eingang und zwei Ausgänge hat. Und das heißt, ich habe in mein iPhone-Ding reingesteckt und dann in diesen Verteiler zwei Kopfhörer und hört es aus den jeweils Kopfhörern ein. Und ich habe damit wirklich das Haus verlassen mit der Sonnenbrille auch so, yeah, okay, Ladies, kommt vorbei, ich bin der fucking Krasseste. Und in dem Moment, in dem ich draußen war, dachte ich mir, du bist der größte Vollidiot der Welt, du bist wirklich so dumm. Wie hast du es überhaupt geschafft, so lange zu überleben? Du bist der größte Trottel, das sieht so dumm aus. Sieht so bescheuert aus. Aber was ich mich frage, beide Male sind rechts der Kopfhörer kaputt gegangen, ja, oder? Also du hast zwei linke. Ja. Also das heißt, du hörst bei manchen Liedern trotzdem, inwiefern, Stereo ist für dich aber auch so auf dem Arsch. Heißt, also du kannst keine Lieder hören, die irgendwelche Effekte haben. Ja, das haben, also, aber ist ein guter Punkt, ob diese Peitsche das irgendwie dann umkonfiguriert. Aber es ist ein guter Punkt, darauf muss ich echt achten. Aber tatsächlich sind Stereo-Lieder sowieso der größte Schwachsinn der Welt. Ich finde auch, unser Podcast sollte rechts Florentin, links Stefan bisschen, haben oder umgekehrt. Ist tatsächlich ein bisschen, oder? Als ich die Folge noch geschnitten habe, habe ich das so gemacht. Dann glaube ich dich ein... Ach so. Ich weiß nicht, ob du es immer noch so machst. Jetzt schneidest ja du. Aber ich habe immer so gemacht, dass einer... Ich schneide immer rechts Stefan, links Stefan, Florentin. Halb auf okay. Beidem. Ja, vielleicht schneide ich Florentin auch raus. Vielleicht bin es nur ich, der sich mit mir alleine unterhält. Mal sehen. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Wir gucken mal. War das eine geile Kopfhörergeschichte? Ja. Wann ich hab schon jetzt? Tropical Island abmoderiert. Ich mach da nicht mehr mit. Ich mach da nicht mehr weiter. Die Rubrik können wir begraben. Ich habe wissenschaftlich jetzt mal, bin ich zutage gegangen, hab gedacht, gut, du brauchst einen Platz 1, der muss reinhauen. Du hast den grandiosen Tipp mit dem großen Eiswürfel. Die Rubrik schon du hast den so grandiosen ist. Tipp mit dem Zuhausebleiben. Ich finde, ich brauche jetzt etwas, wo man am Ende nochmal was mitgeben kann. Ähnlich wie die Bahn. Am Ende nochmal so ein kleines Schmankerl hinten reinhaut, wo man sagt, hey, das ist ein gutes Produkt, das ist eine gute Firma, diesen Podcast höre ich gerne, das ist was Gutes, da habe ich was für mein Leben. Ja, bei Minute 56 kriege ich nochmal einen Tipp, wie mir nicht heiß wird. Den Leuten ist jetzt schon heiß. Die Leute schwitzen wie Sau. Wissenschaftlich gesehen zieht Wärme ja immer nach oben. So, also ist mein Tipp, einfach auf Ducken. Den Boden legen. Einfach auf den Boden legen. Oder das klein sein. Euch passiert gar nichts. Sehr, sehr klein sein oder auf den Boden legen. Das ist mein Tipp. Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war wissenschaftlich fundiert ein guter Tipp. Gegenargument. Für jeden zu Hause. Das Tropical Island Gegenargument. Das Tropical Island Gegenargument. Ja, ist es denn nicht so? Du hast zwar generell recht, wenn man höher geht, wird es kühler, weil die Luft kühler ist. Ich finde nicht, dass du noch reden darfst in dieser Rubrik, weil du hast die Rubrik schon abmoderiert. Die Rubrik verabschiedet dich gerade. Entweder du moderierst sie wieder an, redest und moderierst sie wieder ab oder du lässt es sein. Ja, nee, dann entscheide ich mich für abmoderiert. Kriegst jetzt kein Gegenargument. Gut, wenn du so mit Kritik umgehst. Okay. Okay. Nein. Gut. Nein, die Tropical Island ist einfach nur eine sehr eingeschnappte Rubrik. Das ist eine sehr sensible Rubrik. Die kannst du nicht einfach so wegschieben und dann trotzdem in ihr weiter rumrühren. Das geht nicht. Nee, ist aber ich hatte früher ein Hochbett, ja, und in Hochbetten ist es fucking heiß. Ich hatte zweimal in meinem Leben ein Hochbett, einmal als Kind und einmal in meinem Wohnheim, als ich nach Berlin gezogen wurde. Und da war es so fucking heiß in Hochbetten. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich denkt, ja, ich schlafe lieber auf meinem Schreibtisch unten als in diesem Hochbett. Weil Wärme nach oben zieht. Das ist echt krass. Ahnung, krass, aber. Und warum? Tropical Island, Tropical Island. Wusstest du? Tropical Island. Ich habe eine Anekdote, in die ich auch gern einen Gag einbauen würde. Jetzt ist meine folgende Frage folgende. Soll ich erst den Gag sagen und dann die Anekdote erzählen? Soll ich erst die Anekdote erzählen, dann den Gag? Oder soll ich den Gag in der Anekdote unterbringen? Wie soll ich es machen? Hau raus. Hau einfach alles auf einmal raus am besten. Okay. Ich wollte letztens Spaghetti kochen und wollte aber nur eine gewisse Grammanzahl Spaghetti kochen, aus einem Grund, der jetzt nicht näher definiert wird. Es geht um ein kulinarisches Experiment. Spaghetti Bolognese. Und ich habe aber keine Waage. Spaghetti mit Tomatensauce, ja. Ich hatte aber tatsächlich keine Waage. Das heißt, wie macht man's? Ich hatte verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Erst dachte ich mir, naja, ich kann ja so viel Wasser abfüllen, denn 300 Milliliter Wasser wiegen 300 Gramm. Und ich brauchte genau 300 Gramm. Das heißt, ich habe 300 Milliliter Wasser abgewogen und habe dann so versucht, aus so einem Schneidebrett so eine Waage zu improvisieren, indem ich so einen Kugelschreiber genommen habe, da das Schneidebrett draufgelegt habe, so wie so eine Waage. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich da auch einen Großteil des Wassers aus Versehen verschüttet habe, tatsächlich bei dem Bereich. Dann habe ich mir überlegt, ich mache es anders. Die ungarische Familie unterm Stockwerk darunter ist einfach ertrunken. Einfach weil so ein 300 Milliliter Wasser die Treppe runterkam. Ja. Und dann dachte ich mir, ich stelle mich auf die Personenwaage, einmal normal und einmal mit Spaghetti in der Hand. Und dann müsste ja die Differenz eigentlich dem Wert der Spaghetti entsprechen. Ja. Das heißt, ich habe mich gewogen. Ja. Mit Schüssel natürlich. Das war die Schüssel genullt damit. Genau, ich hab mich genullt sozusagen, mich gewogen. Ja, 68 Kilo, wie immer, wunderbar. Habe mich dann nochmal gewogen, mit Spaghetti in der Hand, und ich war leichter. Und ich dachte mir, what? Was ist denn hier? Also entweder habe ich grundlegende Züge der Schwerkraft nicht verstanden, oder die Waage funktioniert nicht. Oder und damit Spaghetti sind kann so ich auch denn leicht. Ja. Oder die sind irgendwie so Luft drin oder so, dass sie quasi wie Heliumballons wirken. Oder dich so leicht abheben lassen. Oder ich glaube, entweder du hast gerade die beste Diät der Welt entdeckt, oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, Spaghetti, damit nimmt man ab. Ja, ich kann auch den 68 Kilo nicht mehr trauen, tatsächlich mittlerweile. Von daher bin ich jetzt irgendwie, hat meine Diät, glaube ich, letztendlich. Den würde ich generell nicht so, ich würde den 68 Kilo vielleicht generell nicht so trauen. Weiß ich nicht. Jetzt kommt der Gag. Ja. Die Einzahl von Spaghetti nennt man Spaghetto. Ja. Das war der Gag. Damit ist das auch abgeschlossen. Mit diesem Gag würde ich sagen, wir machen es wie die Bahn. Tatsächlich machen wir heute anscheinend genau wie die Bahn. Wir machen es gegensätzlich heute mal. Wir gehen mit dem Spaghetto-Gag raus. Da hättest du mich jetzt fast gelobt, aber dann musste der zynische Stefan nochmal unbedingt seine Zynismuskeule rausholen, weil es mir darf nicht gut gehen. Familie Tietze ist Mister, seit Jahren im Gelontologie-Geschäft tätig. So, ich möchte das nicht mehr von den Leuten hier austragen. Ich würde mich gerne verabschieden. Das war's von uns. Das war's schon wieder. Florentin, Will und Stefan Tietze aus ihrem Podcast-UFO, aus der Brücke des Podcast-UFOs. Ihr habt eine Menge Hausaufgaben, Leute. Ja, okay. Nur weil es draußen heiß ist, heißt das nicht, dass ihr hitzefrei habt. Erstens, ihr geht jetzt mal auf unsere fucking Seite und drückt den Flatter-Button, denn wir wollen nach Basel. Und wenn wir nicht irgendwie mindestens 120 Euro zusammenkriegen, können wir nicht nach Basel. Zweitens, ihr geht auf Twitter und folgt uns auf Twitter. Ihr folgt uns auf Facebook. Ihr schreibt Stefan Tietze meine aufmunternde Nachricht, damit er nicht immer so schlecht drauf sein muss. Basel. Und ich auch mitreißt. Wir fahren nach Basel. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Mensch, den Sommer genießt mal, geht mal raus, zieht eure Kleidung aus und genießt die Sonne einfach mal draußen. Erlebt mal was, bleibt nicht in der Wohnung, aber bleibt auch draußen, auf dem Boden. Wo sowohl buchstäblich, weil es da kälter ist, als auch metaphorisch gesehen auf dem Boden bleiben. Das war's von uns. Fantastisch. Bis dann. Macht's gut, wir heben ab.